ja alles wie ein Märchen so schön. Heute lacht die Welt uns noch zu. Mein Baby, ach, bleibe doch für immer bei mir. Mein Leben, mein Haus.